Hello, hello, hello and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. So now Paul continues with such a beautiful statement because he talks about the new covenant. Jetzt macht Paulus eine so wunderschöne Aussage, denn er spricht über den neuen Bund. Verse 26. Vers 26. There is a divine mystery. Es gibt ein göttliches Geheimnis. A secret that has been concealed from the world for generations. Eine geheime Überraschung, das seit Generationen vor der Welt geborgen war. Do you know when the Bible talks about the mystery or the hidden mystery? Wenn die Bibel von einem Geheimnis oder verborgenem Geheimnis spricht, it always talks about the new covenant. Dann meint sie immer den neuen Bund. So look, God himself chose to have it hidden. Schau, Gott selbst entschied, ihn verborgen zu halten. This is why I cannot understand. It doesn't make sense to me. Deshalb verstehe ich nicht und es ergibt für mich keinen Sinn. When people try to figure out God through the Old Testament. Wenn Leute versuchen, Gott durch das Alte Testament zu verstehen. It's hidden there. Dort ist es verborgen. It's like God chose to have it hidden until the right moment came. Gott beschloss, es bis zum richtigen Moment verborgen zu halten. All the time we have to keep reminding ourselves. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, that you cannot figure God out unless it's through Jesus. He's the one who uncovered the hidden secret. Dass wir Gott nicht erkennen können, außer durch Jesus. Er ist derjenige, der das verborgene Geheimnis enthüllte. This is how God has chosen it. So hat Gott es bestimmt. Look, it's been hidden for generations, but now it's being revealed, unfolded and manifested for every holy believer to experience. Das seit Generationen der Welt verborgen war, aber jetzt wird es offenbart, entfaltet und bekannt gemacht, damit jeder heilige Gläubige es erleben kann. Look at this. Schau mal. First of all, it's been hidden, so you can't figure it out unless you really have figured out what Jesus came for. Erstens war es verborgen. Du kannst es also nur begreifen, wenn du verstehst, wofür Jesus gekommen ist. His life on earth, his death, his burial and his resurrection. Sein Leben auf der Erde, seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung. But look at this. Aber schau. Paul says, it's been unfolded and manifested for every believer to experience. Paulus sagt, dass es jetzt offenbart, entfaltet und verkündet wird, damit jeder Gläubige es erleben kann. Do you know, I've been serving Jesus for so long. Ich diene Jesus nun schon so lange. But when finally God truly began to help me understand the finished work of the cross. Aber als Gott anfing, mir zu helfen, das vollbrachte Werk am Kreuz endlich zu verstehen. I tell you one of the first things that really powerful happened. War eines der ersten Dinge, die wirklich kraftvoll geschahen. The experiences of my Christian life have been so powerfully transformed. Dass die Erlebnisse meines Christenlebens sich so krass verändert haben. You know, it's like all of a sudden I begin to experience a new level of Christianity. Es war, als würde ich plötzlich eine neue Ebene des Christseins erleben. And listen, my friend. Und hör zu, mein Freund. I've had the same experience with people all over the world. Ich habe bei Leuten auf der ganzen Welt das Gleiche festgestellt. I've had people who've been Christians for 20 years or more. Ich traf Leute, die schon 20 Jahre oder länger Christ waren. And then they really understood that hidden mystery that's been now revealed. Und die dann dieses verborgene Geheimnis verstanden, was jetzt enthüllt ist. And a stressful and hard Christian life has turned into a Christian life of incredible lightness and pleasure. Ihr stressiges, schweres Christenleben hat sich nun in ein Christenleben voll Leichtigkeit und Vergnügen gewandelt. And I got email after email and message after message. Ich bekam eine E-Mail und Nachricht nach der anderen. That now finally I'm experiencing true Christian life. Dass Leute jetzt endlich das wahre Christenleben erfahren. My friend, you do not need a lot of more knowledge. You need a lot of more experience. Mein Freund, du brauchst nicht noch mehr Wissen. Du brauchst noch mehr Erlebnisse. We have to always strive to experience everything that Jesus paid for on the cross. Wir müssen immer danach streben, alles zu erleben, wofür Jesus am Kreuz bezahlte. I understand we need to learn those things. I understand that. Ich verstehe wirklich, dass wir diese Dinge lernen müssen. But we must never settle for learning. We must only settle for experience. Aber wir dürfen uns nicht mit dem Lernen zufrieden geben, sondern nur damit, es zu erleben. You know, when I see so many Christians all over the world who love him so much and have followed him faithfully for years. Wenn ich so viele Christen weltweit sehe, die Jesus so sehr lieben und ihm seit Jahren nachfolgen. But they have no experience of what he did for them. Aber die das, was er für sie getan hat, nicht erleben. This makes my heart so sad. It grips me with a passion. Macht das mein Herz so traurig und ergreift mich mit der Leidenschaft. So I will not stop to teach that you have to experience what he actually did for you. Nicht aufzuhören zu predigen, dass du es erleben musst, was er für dich getan hat. So people, I want to challenge you once again as I've done so many times. Ich möchte dich also herausfordern, wie schon so oft. Don't give up. Gib nicht auf. Strive for experience. Strebe nach Erfahrungen. Keep changing your heart until you really believe what he did on the cross for you. Verändere dein Herz, bis du wirklich glaubst, was er am Kreuz für dich getan hat. Keep pursuing a life of appropriating faith where you grab everything that he did. Jage weiter einem Leben im nehmenden Glauben nach, indem du alles ergreifst, was er getan hat. Don't settle for one more teaching course that you've finally now studied through. Gib dich nicht mit noch einem Studienkurs zufrieden, indem du noch mehr Wahrheiten lernst. Have a deep heart cry that says, God, I have to experience what you have for me. Habe diesen tiefen Herzensschrei, Gott, ich muss das erleben, was du für mich getan hast. Do you know, it's for every believer to experience. That's what it was manifested for. Jeder Gläubige soll es erleben. Dafür wurde es offenbart. So that's one thing that, I don't know, by God's grace, I guess he did it in me. Das ist etwas, was Gott in seiner Gnade in mir gemacht hat. But I'm never satisfied with just knowing more and learning more. Aber ich bin auch nie zufrieden damit, einfach mehr zu lernen und mehr zu wissen. Not even with new revelations. Nicht mal mit neuen Offenbarungen. I love them. Ich liebe sie. I honestly do. When I have a prophetic encounter with God in the middle of the night, he wakes me up. I love it. Wenn Gott mich mitten in der Nacht weckt und ich eine prophetische Begegnung mit ihm habe, dann liebe ich das. But you know, every prophetic experience I have with God, jedes prophetische Erlebnis, was ich mit Gott habe, every revelation that he's given me, jede Offenbarung, die er mir gibt, it releases this huge cry inside of me. Löst in mir diesen riesigen Schrei aus. That's so beautiful, but if I don't experience, it doesn't help me anything. Das ist so schön, aber wenn ich es nicht erlebe, hilft es mir nichts. So let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Two questions actually. Eigentlich zwei Fragen. How much do you experience of the new covenant, of everything that Jesus did for you? Wie viel vom neuen Bund erlebst du? Also von all dem, was Jesus für dich getan hat. Second question. Zweite Frage. What do you do if you only have a few experiences? What do you do about it? Was machst du, wenn du es nur wenig erlebst? Was tust du dagegen? You're just gonna keep living your Christian life, read your Bible, say a little prayer and keep going? Lebst du einfach weiter dein Christenleben? Lies die Bibel, betest ein bisschen und machst so weiter. Or you're gonna let a deep, deep, deep desperation come out from your heart. Oder lässt du ein tiefes, tiefes Verlangen aus deinem Herzen kommen. And say, God, I need to experience everything that you have for me. Und sagst, Gott, ich muss alles erleben, was du für mich hast. That's the heart attitude that you need to have. Diese Herzenseinstellung brauchst du. And don't quit. Und gib nicht auf. And remember. Und denk daran. That we will be back tomorrow. Wir sind morgen wieder da. See ya. Bis dann.